Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst heute Morgen am Sonntagmorgen, anstelle mal am Samstagnachmittag. Aber ich denke, das können wir alle gut vertragen, ne? Die Kirchen sind ja auch heute Morgen besetzt und so machen wir es heute auch mal am Sonntagmorgen. Und ganz besonders freuen wir uns natürlich, dass der Herr Hebbinghaus auch mal wieder bei uns sein kann. Ja. Er erzählt uns gleich noch wieder was, das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich. Wohlauf, mein Herze, sing und spring und habe guten Mut. Dein Gott, der Ursprung aller Ding, ist selbst und bleibt dein Gut. Das haben wir heute Morgen gesungen. Ich habe nicht damit gerechnet, aber ich habe diesen Vers ganz persönlich für mich gesehen. Wohlauf, mein Herze, sing und spring und habe guten Mut. Ich darf wieder hier sein. Was, wie Ruth schon betonte, nicht selbstverständlich ist. Für die Anwesenden, die nicht so genau wissen, warum ich das sage, am Anfang des Jahres ist der Krebs, der Lymphdrüsenkrebs, wieder zurückgekommen und das in einer ganz schnellen, in einer bösen und auch in einer lebensgefährlichen Kraft. Und da gab's wieder Chemo und inzwischen bin ich nach einigen Komplikationen wieder so weit hergestellt, dass es mir richtig gut geht. Ihr merkt, ich huste nicht mehr, ich räuspere mich nicht mehr, Fieber habe ich in der Zeit nie gehabt. Das Einzige, was mich noch so ein bisschen quält, ist mein Durchfall, aber die Chemo lässt ihre Spuren dann im Körper zurück. Aber wichtig ist, dass es mir so weit gut geht, dass ich schon wieder Dinge unternehmen kann. Die letzte Woche war für mich ganz besonders schön. Ich will nicht sagen unbedingt anstrengend, doch eine Sache war anstrengend. Ich war bei meinem Freund in Potsdam und habe einen 90 Meter hohen Kirchturm erstiegen, innen drin. Die Kirchtürme laufen ja immer so zu. Und da bin ich dann hochgeklettert, immer weiter, bis ich ganz oben war. Das wird ja dann immer enger. Und dann hing ich da oben und konnte nicht wieder zurück. Das war gar nicht mal so einfach, da sich da durchzuquetschen durch diese engen Holzbalken. Aber unterm Strich bin ich wieder unten gut angekommen. Und einen Tag später bin ich noch nach Köln gefahren. Ich wollte mich mit meinem Bruder treffen, aber der ist dann ganz plötzlich ins Krankenhaus gekommen. Da war ich noch im Oberbergischen 2 Tage. Und am Freitag war ich in der MHH, in der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und da habe ich von 12:30 bis um 7 Uhr warten müssen. Wenn es sich um gesundheitliche Dinge geht, dann wartet man ja gerne. Ich könnte nie 6 Stunden vor einer Ampel stehen oder vor einer besetzten Kasse. Aber im Wartezimmer muss schon was sein. Und dabei ist denn herausgekommen bei dem Arzt, dass es in einem Monat mit mir losgeht. Also, in einem Monat bin ich 6 bis 8 Wochen, man kann das nie so genau sagen, im Krankenhaus. Und da bekomme ich eine Stammzellentransplantation. Also mein ganzes Immunsystem wird kaputt gemacht und ein neues wird installiert von einem 40-jährigen Mann. Ich weiß nicht, wo er lebt, den kann ich erst in 2 Jahren kennenlernen. Das will ich auch machen. Und dann dauert das Ganze rund 1 Jahr, bis das alles wieder in Ordnung ist. Das heißt, dass er mich dann wahrscheinlich gar nicht mehr erkennt, wenn ich wieder hier bin, weil ich keine Haare habe am ganzen Körper. Ich warne euch schon mal vor, aber das Herz ist immer noch das Gleiche. Es wird eine sehr, sehr schwere Zeit. Mir haben viele Leute gesagt, wir verstehen das nicht. Du siehst doch ganz gesund aus und machst einen gesunden Eindruck. Du gehst nicht am Stock. Und du siehst aus wie das blühende Leben. Und da muss ich immer sagen, ich bin schwer krank. Auch wenn man das nicht sieht. Auch wenn es mir zurzeit gut geht. Aber wohlauf, mein Herze, sing und spring und habe guten Mut. Dein Gott, der Ursprung aller Dinge, ist selbst und bleibt dein Gut. Danke, dass ich das heute mit euch singen durfte. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel ganz zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Wer von euch weiß, was am 5. Juli in... Du musst ruhig sein. Was am 5. Juli in Mühlen los ist? Ich höre. 40-jährige Jubiläum. Und was wird dann noch direkt mitgefeiert? Was hatten wir gestern? Frühlingsanfang? Nee. Also, man hatte ja den Eindruck, dass gestern Frühlingsanfang war. Deshalb ist es auch nicht so falsch. Ich habe gefroren, habe mir die Jacke angezogen. Ja, wir haben Aprilwetter, ne? Sonne und Regen abwechselnd. Ja, also, ich hatte auch den Eindruck, es ist Frühlingsanfang. Wir feiern hier das traditionelle Sommerfest. Am 5. Juli 40 Jahre Rama. Also am 5. Juli wird hier kräftig gefeiert. Da muss man schon mal bei 40 Jahren auf die Pauke hauen. Hier wird was los sein. Das kann ich euch schon garantieren. Es wird ein großes Fest gefeiert. Und ihr seid, so Gott will, und wir leben, ich auch, wir sind alle dabei. In der Bibel wird uns auch immer wieder von Festen berichtet, die stattgefunden haben. Da gibt es gute Feste und schlechte Feste. Da gibt es ein Fest, das war eine Geburtstagsfeier, die hat nachher dem Johannes, dem Täufer, den Kopf gekostet. Das ist ein schlechtes Fest, aber hier gibt es nur gute Feste. Ich möchte euch von einem Fest berichten, von dem Jesus erzählt, ja, ob es gut war oder schlecht war. Es ist jedenfalls nicht so gelaufen, wie der Gastgeber es sich vorgestellt und geplant hat. Lukas 14, 15 bis 24. Als aber einer von denen, die mit ihm zu Tische lagen, dies hörten, sprach Jesus zu ihm: Glückselig, wer essen wird im Reiche Gottes. Jesus sprach: Ein Mensch machte ein großes Abendmahl und lud viele. Und er sandte seine Knechte zur Stunde des Abendmahls, um den Geladenen zu sagen: Kommt, denn ist alles bereit. Und sie fingen an, ohne Ausnahme sich zu entschuldigen. Der erste sprach: Ich habe einen Acker gekauft und muss dahin gehen und ihn besehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach: Ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu erproben. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh eilends hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bring die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden hier herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, es ist noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Gehe nochmals hinaus auf die Wege und Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass nicht einer jener Männer, die geladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Das wäre eine Katastrophe schlechthin. Stellt euch das mal vor, Rutt und Holger und die anderen Mitarbeiter, die rackern sich tagelang und wochenlang ab, scheuen weder Kosten noch Mühen, um euch ein schönes Fest zu bereiten. An viel muss gedacht werden, riesige Mengen Kuchen, das Festessen, abends gibt's wahrscheinlich wieder Würstchen oder was vom Grill, alles ist vorbereitet. Und dann sind die Mitarbeiter alle erschöpft und sagen: Oh, jetzt geht's los, es war anstrengend, aber das sind uns unsere alten Leute wert. Dann sitzt die Truppe am Nachmittag, die ganzen Mitarbeiter im Garten und warten und warten und nichts passiert. Da kommt keiner von euch zum Fest. Was soll nun mit den riesigen Bergen von Kuchen und Fleisch gemacht werden? Ich habe auch nur eine Tiefkühltruhe. Was soll man damit machen? Oh, ich kann mir vorstellen, dass dann die Mitarbeiter sauer sind. Jetzt haben wir uns so angestrengt. Wir haben ein Zelt aufgebaut und wir haben Grillkohle rangeholt und haben das hier richtig schön gemacht. Und die Alten kommen nicht, gehen spazieren oder bleiben in ihrem Zimmer. Schlimm. Aber wir wissen ja, das wird nicht passieren. Wir freuen uns ja alle auf dieses Fest, ich besonders. Da gibt es wieder was zu essen, da kann man sich mit Leuten unterhalten. Es ist richtig schön, richtig schön. Nein, wir bleiben nicht auf unseren Zimmern. Wir fiebern schon diesem Tag, diesem großen Ereignis entgegen. Keiner lässt es sich entgehen. Wir alle sind dabei. So Gott will und wir leben. Wenn ich mir jetzt die Geschichte aus der Bibel anschaue, dann komme ich zu dem Entschluss, dass der Mann, der Einladende, wohl die falschen Gäste eingeladen hat. Oder hatten die Menschen, die kommen sollten, eine falsche Vorstellung von dem Fest? Das ist ja tragisch, wenn man alles gemacht hat und man kriegt eine Entschuldigung nach der anderen. Ein Acker ist gekauft worden. 5 Joch Ochsen. Der eine hat geheiratet. Ja, das sind alles Dinge, die wichtig sind, die man aber unter Umständen auch verschieben kann, wenn man eingeladen ist. Und das ist ja auch eine Ehre. Das ist ja eine Ehre, wenn man eingeladen wird und wenn man auch dahin geht, dann ehrt man ja auch den Gastgeber. Wenn man feiert, dann lädt man seine Verwandtschaft und seine Freunde ein. Hier seid ihr es, die Mitbewohner, weil wir einen schönen Tag, schöne Stunden mit euch verleben wollen. Das ist doch normal. Ja, und wenn ich mir dann die Geschichte von Jesus so ansehe, dann habe ich manchmal den Eindruck, ist das ein Märchen? Das kann doch nicht sein. Da werde ich eingeladen, so einfach, ich kann nicht, ich will nicht. Ja, das ist die Wahrheit. Das ist kein Märchen, so ist es geschehen. Um das genau herauszufinden, müssen wir die Geschichte mit den entsprechenden Namen der handelnden Personen versehen. Wir nehmen nicht irgendeinen, der zum Fest einlädt, sondern Gott selbst lädt uns ein. Gott selbst hat die Leute damals eingeladen und damals waren das alles sehr, sehr fromme Leute. Aber dann, wenn Gott die frommen Leute einlädt und die kommen nicht, dann klingt die Geschichte doch noch unverständlicher. Gerade die frommen Leute in Israel, die waren doch davon überzeugt, Gott besonders wichtig zu sein und erwarteten natürlich, dass sie als erstes zum großen Fest eingeladen würden. Als können sie Gott nichts vorwerfen, die falschen Leute eingeladen zu haben. Da kann man nicht sagen, Gott, du hast die Falschen eingeladen. Nee, er hat die Richtigen eingeladen, die frommen Leute. Aber warum sind sie nicht gekommen? Warum wollten sie nicht am Fest teilnehmen? Und warum sagen sie aus fadenscheinigen Gründen ab? Ich denke, dass die Antwort lautet, dass die Gäste eine falsche Vorstellung von dem Fest haben. Und natürlich auch eine falsche Vorstellung von dem, der sie eingeladen hat. Obwohl sie davon überzeugt waren, für Gott besonders wichtig zu sein, haben sie im Laufe dieser Freundschaft zu Gott sich eigene Vorstellungen von Gott gemacht. Für sie waren die Bedingungen, unter denen sie mit Gott leben sollten, nicht streng genug. Die 10 Gebote reichten den Menschen damals nicht aus. Sie meinten, wenn sie für jede menschliche Verrichtung und jedes menschliche Verhalten ein eigenes Gesetz erfinden würden, dann würden sie Gott besonders gut gefallen. Und so meinten sie, sie müssten sich den Himmel verdienen, indem sie ein strenges Leben führten und andere verachteten, die ihre selbstgemachten Gebote nicht einhielten. Dann kommt dieser Gott, schickt seine Diener aus, so einfach mir nichts, dir nichts, zu einem Fest wird man eingeladen. Ohne dass ich diesem Mann vorher einen Gefallen getan oder ihm einen entsprechenden Dienst erwiesen hätte. Da kann doch was nicht stimmen. Das wäre doch zu einfach. Ich habe mir dieses Fest doch gar nicht verdient. Und so stelle ich fest, die Gäste haben offensichtlich nicht gewusst, wer sie zum Fest einladen ließ. Sie haben von Gott und seinem Himmel eine völlig andere Vorstellung. Gott war also nicht der, der von seinen Gästen vorher viele gute Taten und viele Gebete verlangte und die strikte Einhaltung aller Gesetze, sondern der den Menschen einfach was Gutes tun wollte. Ihr habt euch die Teilnahme am Jubiläum nicht verdient. Kann man sie auch nicht verdienen in dem Alter. Ihr seid eingeladen. Punkt aus. Wir wollen euch was Gutes tun und gemeinsam mit euch feiern. Und das glaubten die Leute damals nicht. Ach, da ist doch irgendwo was im Busche. Gott kann uns doch nicht so viel schenken. Wer weiß, was dahinter steckt, das bestimmt eine Falle. Ihr braucht keine Sorge zu haben, dass wir erst hier fröhlich feiern und nachher sagen, so, jetzt schlagen wir den Preis um 50 Euro in die Höhe. So, das passiert nicht. Aber hier, da hatten die Leute so den Eindruck, warum lädt er uns ein? Wir haben uns doch nichts verdient daran. So reagieren bis heute viele Menschen, wenn sie zu Gottes großem Fest eingeladen werden. Weil sie Gott nicht kennen und weil sie sich ganz anders ihn vorstellen. Vielleicht ein gütiger Mann mit langem Bart auf Wolke 7 oder ein Zeus, der mit Blitz und Donner mich jederzeit zerstören kann und dem ich ohnmächtig ausgeliefert bin. Es sei denn, ich bin ein besonders guter Mensch und bei den anderen auch hoch angesehen. Die Erfahrung, die man mit Gott macht, ist eine ganz, ganz andere. Gott sagt, ich hab dich lieb. Ich hab dich bedingungslos lieb und du brauchst nicht bestimmte Dinge für mich zu tun. Es ist eben so. Du kannst es aus Dankbarkeit tun, aber du hast nicht das Recht zu sagen, jetzt komme ich in den Himmel, weil ich bestimmte Dinge getan habe. Und so ist es. So sagt Gott mir durch seinen Sohn Jesus Christus, du kannst, du darfst zu meinem Fest kommen, so wie du bist, ohne irgendeine Voraussetzung, ohne irgendeine Leistung. Du brauchst nur eins, du brauchst nur meiner Einladung zu folgen. Und die ist ohne Wenn und Aber. So wie es denn all die Leute getan haben, die nicht zur guten Gesellschaft, nicht zu den Gesetzestreuen gehörten. Sie lebten am Rande der Gesellschaft. Und da wurde ja der Knecht hingeschickt. Geh raus an die Hecken und Zäune, da wo sich so fragwürdige Typen aufhalten, die von anderen Menschen verachtet und gequält werden, die Chancenlosen, die Verlierer, die Behinderten, vielleicht die Hartz-IV-Empfänger, die Penner und die Säufer. Und diese Menschen lädt Gott ein. Und das Schöne ist, die kommen. Die kommen und sorgen dafür, dass das Fest stattfindet. Ich lerne aus der Geschichte, dass nicht Gott mir mein Leben versaut, sondern dass ich es selber bin, der dafür sorgt, dass mein Leben mir nicht mehr Freude bereitet, dass ich nicht zum Fest gehe, wenn Gott mich einlädt. Ich bin es selbst. Ich meine, ich müsste Gott alles recht machen. Und ich weiß doch, ich kann es nicht. Es reicht auch nicht, dass ich mich immer wieder neu anstrenge. Ich schaffe es nicht, denn die Gnade ist doch da. Die Gnade, die den Menschen begnadigt, wenn er darum bittet. Diese Geschichte geht gut aus, nicht für die, die gesagt haben, ich habe keine Zeit, ich muss was anderes machen, sondern für die, die gekommen sind. Es geht gut aus, weil die Menschen gemerkt haben, dass sie von Gott geliebt werden. Dass sie von Gott geliebt werden, so wie sie sind und nicht so, wie sie eigentlich sein müssten. Für mich ist das eine großartige Freude und ein tolles Erkennen, ich kann so kommen, wie ich bin. Ich brauche mich nicht anzustrengen, ich brauche mich nicht zu kasteien, ich kann ganz einfach sagen, Herr, hier bin ich. Und das ist ein Geschenk, was wir uns immer wieder verdeutlichen müssen. Jesus ist da, Jesus lädt uns ein. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch die Ruhe verschaffen. Das hat Jesus damals gesagt und das sagt er auch heute im Jahre 2014. Und dieses Wort soll mit uns gehen in die kommenden Woche. Wir wissen alle nicht, was passiert. Ihr wisst es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ruhe finden wir nur bei ihm, finden wir bei seinem Fest. Ich freue mich auf das große Fest, was wir irgendwann mal feiern werden in der Ewigkeit. Aber ich freue mich auch auf den 5. Juli. Und ihr seid dabei, bin auch dabei. Und es wird ein schönes Fest werden und keiner bleibt auf seinem Zimmer. Amen. Ja, Herr Jesus, hab Dank, dass wir wissen dürfen, dass du uns einlädst. Ja, dass du uns nachgehst und dass du uns reichlich beschenken möchtest. Hab Dank, Herr Jesus, dass ja, wir wissen dürfen, dass du uns lieb hast. Dass du uns unsere Schuld vergibst und dass du uns ein weißes Kleid, ein reines Kleid geben möchtest, dass wir einmal bei dir mit am Tisch sitzen können. Ja, hab Dank, Herr, auch für diesen Tag. Hab Dank auch für deine Gnade, die du uns immer wieder neu schenkst. Segne du uns auch in der kommenden Zeit. Ja, geh du mit uns und hilf, dass wir deine dargereichte Hand niemals loslassen. Habe Dank, dass du bei uns bist. Amen. Amen. Gott, der himmlische Vater, richtet seine Augen auf dich. Sein Gesicht strahlt vor Freude, wenn er dich sieht, weil er dich sehr lieb hat. Er hat versprochen, dich nicht zu verlassen und nicht von deiner Seite zu weichen. Seine schützenden und segnenden Hände hüllen dich ein, so kannst du sicher deinen Weg gehen. Gottes Segen wünsche ich Ihnen allen.